Letzten Sonntag haben in Bangladesch Wahlen stattgefunden. Die Opposition boykottierte die Wahl und trat in vielen Wahlkreisen gar nicht erst an. Es gab blutige Straßenschlachten. Alleine am Wahltag kamen 18 Menschen ums Leben. Das Land steht vor vielen Problemen, von der Armut angefangen über Korruption und religiöse Unruhen bis zur Aufarbeitung und Verurteilung von Kriegsverbrechen während des Unabhängigkeitskrieges. Es ging nämlich damals um die Loslösung von Pakistan im Jahre 1971. Bangladesch kämpft also mit einem schweren Bündel von Konflikten und wir werden gleich mit einem Bangladesch-Experten sprechen, der ein wenig Licht in diese verworrene Angelegenheit wirft. Wir sind nun am Telefon verbunden mit Dirk Sam in der Geschäftsstelle von Netz Bangladesch im hessischen Wetzlar. Guten Morgen, Herr Sam. Einen schönen guten Morgen. Sie arbeiten im Netz Bangladesch seit 2005 als Referent für Entwicklungspolitik, denn die Organisation Netz ist ja auf Entwicklungszusammenarbeit spezialisiert. Zuerst eine allgemeine Frage zu Bangladesch, das ja eigentlich ein ressourcenreiches und ein sehr fruchtbares Land ist. Wie kommt es, dass die Bevölkerung in Bangladesch dermaßen an Armut und Hunger leidet? Was ist Ihrer Ansicht nach die Hauptursache dafür? Also grundsätzlich muss man sagen, dass Bangladesch im Bereich der Armutsbekämpfung durchaus Erfolge vorzuweisen hat. Mehr Menschen sind in der Lage, zumindest so viel Geld zu verdienen, um ihre Familie zu ernähren. Im Bildungs- und Gesundheitsbereich sind Verbesserungen zu verzeichnen. Gleichwohl ist es richtig, leben noch immer 60 Millionen Menschen in Armut, 25 Millionen Menschen gelten gar als extrem arm. Hunger und Arbeitslosigkeit sind aber nur Symptome von Armut. Die Ursache für Armut ist vielmehr struktureller Natur. So besitzen die Ärmsten nur wenig oder gar kein eigenes Land, von dessen Bewirtschaftung sie leben können. Das erschwert ihnen wiederum den Zugang zu anderen Ressourcen wie Wasser oder Kapital. Sie haben keinen oder kaum Zugang zu sozialen Dienstleistungen oder zum Rechtssystem. Eine Familie mag Geld durch kleinbäuerliche Aktivitäten verdienen. Die Ernte wird ihnen aber von lokalen, einflussreichen Eliten gestohlen oder gar das Land weggenommen. Die lokalen Eliten setzen sich zusammen aus Politikern, Polizisten und Vertretern der Gerichtsbarkeit, die alle vom Kuchenstücke abbekommen. Als armer Kleinbauer ohne jegliche Lobby gegen diesen Filz durchzudringen, ist nur schwerlich möglich. Diese Strukturen erzeugen also Armut und halten Menschen in Armut. Natürlich spielen auch Naturkatastrophen und klimatische Veränderungen eine Rolle. Die Auswirkungen auf die arme Bevölkerung wäre aber deutlich geringer, wenn diese nicht strukturell benachteiligt wären. Und wir von Netz haben uns in unserer Arbeit darauf spezialisiert, vor allem diese ärmste Bevölkerung zu unterstützen. Sie haben ja gerade auch die, vor allem die Enteignung angesprochen, dass die Leute eben Boden, Wasser, Wälder nicht nützen können. Aber ein weiteres Problem in Bangladesch, was ja auch grassiert in erster Linie, ist die Korruption. Können Sie das uns vielleicht an einem kleinen Beispiel schildern, wie sich Korruption bemerkbar macht in Bangladesch? Also man muss wissen, dass das sogenannte Patronagesystem die bangladeschische Gesellschaft strukturiert, seit weit über 100 Jahren. In diesem System gibt es Patrone und Klienten. Nehmen wir an, der Kleinbauer vom Land ist ein Klient, der sich in einer Notsituation, in einer Hungersnot, bei einer Krankheit an seinen Patron wendet. Der Patron mag eine finanziell und sozial besser oder höher gestellte Person sein, die bereit ist, seinem Klienten zu helfen. Aber nur mit einer Gegenleistung. Zum Beispiel, dass der Kleinbauer ihn bei den nächsten Gemeinderatswahlen wählt. Dieser Patron wiederum ist gleichzeitig auch Klient gegenüber einer anderen Person mit höherer gesellschaftlicher Stellung und so weiter und so fort. Somit zieht sich das System durch die ganze Gesellschaft. Es ist auf der einen Seite ein System, das vor allem in der Vergangenheit als Ersatz für ein nicht vorhandenes oder schwach ausgeprägtes staatliches soziales Sicherungssystem fungiert hat. Der Stärkere hilft dem Schwächeren in der Not. Auf der anderen Seite ist ein System, das auf Geben nur gegen eine Gegenleistung fußt, äußerst anfällig für Korruption. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist, sind die Frauen. Das ist ja, Bangladesch ist ja ein Land, wo es Frauen nicht leicht haben. Nicht wahr? Sie sind sehr oft häuslicher Gewalt ausgesetzt, werden nicht in die Schule geschickt, ihr Bildungsstand hinkt so hinter der Männer und Jungen hinterher. Und auf der anderen Seite sind seit Jahrzehnten zwei Frauen an der Macht und bestimmen das Geschick der Bangladeschis. Die sind sich aber spinnefeind Das ist die Oppositionschefin Khaleda Zia von der Bangladesh Nationalist Party, BNP, und dann die Premierministerin Sheikh Hasina von der Awami League, die jetzt gerade auch die Wahlen gewonnen hat. Aber dazu kommen wir noch zu sprechen. Wie lässt sich das erklären? Ist das nun Frauenpower oder nicht? Also zunächst mal im Bildungsbereich haben Mädchen in den vergangenen Jahren gegenüber Jungen deutlich aufgeholt. Es hat viele Erfolge gegeben bei der Sicherstellung von Frauen- und Mädchenrechten. Und Frauen werden auch werden in den Dörfern auch dank der Unterstützung von nichtstaatlichen Organisationen vermehrt wirtschaftlich aktiv. Aber ja, natürlich sind Frauen nach wie vor allem in den ländlichen Regionen, aufgrund des Festhaltens an tradierten Rollenbildern benachteiligt. Noch immer gelten Mädchen als Verbindlichkeit und nicht als jemand, der in der Zukunft zum Haushaltseinkommen beiträgt. Noch immer ist Gewalt gegen Frauen weit verbreitet. Die Tatsache, dass zwei Frauen die wichtigsten politischen Ämter bekleiden oder bekleidet haben, ist aber keine Reflexion einer ausgeprägten Politik zugunsten von Frauenrechten oder einer gezielten Förderung von Frauen, politisch aktiv zu werden. Vielmehr ist es der Tatsache geschuldet, dass die gegenwärtige Premierministerin die Tochter von Mujibur Rahman ist und die Führerin der zweiten großen Volkspartei die Witwe von Ziaur Rahman. Beide Männer hatten eine bedeutende Rolle gespielt im Zuge der Erreichung der Unabhängigkeit Ostpakistans vom westlichen Landesteil und der Gründung Bangladeschs und die Geschicke Bangladeschs im ersten Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit geprägt. Ihre Macht verdanken die Premierministerin und die Oppositionsführerin, also vor allem den politischen Dynastien, denen sie angehören. Noch eine kleine Frage zur Wirtschaft, die Textilindustrie vor allen Dingen, die ja in den letzten Jahren auch Schlagzeilen gemacht hat, negative Schlagzeilen. Es arbeiten ja 4 Millionen Bangladeschis, das sind hauptsächlich junge Frauen, in der Bekleidungsindustrie. Und diese Industrie liefert auch die westlichen Modehäuser und Textilketten wie H&M auch zum Beispiel. Für die westliche Bekleidungsindustrie ist die Arbeit dort sehr lukrativ. Gleich nach China ist in Bangladesch eben die lukrativste Bekleidungsindustrie. Und im November 2012 aber sind dort 112 Textilarbeiter bei einem Fabrikbrand ums Leben gekommen. Und im April des letzten Jahres kamen tatsächlich über 1100 Arbeiter und Arbeiterinnen ums Leben, als ein Fabrikgebäude in sich zusammenstürzte. Also das spricht einiges nicht unbedingt für die Arbeitsbedingungen dort in Bangladesch. Was hat die bangladesische Regierung unternommen, um diese Arbeitsverhältnisse, diese harten und unsicheren Arbeitsverhältnisse zu verbessern? Also es ist richtig, dass natürlich die Arbeitsbedingungen und die Sozialstandards oder die näheren Großteil unter miserablen Bedingungen arbeiten. Gleichwohl ist es natürlich für die Frauen häufig auch die einzige Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen und auch der Einkommensarmut zu entfliehen. Und mit ihrem eigenen Verdienst verändert sich auch das Gesellschaftsbild der Frau. Es entwickelt sich eine ökonomische Unabhängigkeit von den Ehemännern und Vätern und trägt auch nach und nach zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter bei. Also es gibt auch positive Aspekte natürlich zu berichten. Es legitimiert natürlich nicht die katastrophalen Arbeitsbedingungen. Die Regierung hat folgende Schritte unternommen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern im Jahr 2013. Seit dem 1. Dezember gibt es einen neuen Mindestlohn. Der Lohn stieg hier um 77% von rund 28 Euro monatlich auf rund 50 Euro monatlich. Im Anschluss an die Fabrikbrände und Zusammenstürze hat die Regierung die Arbeitsgesetzgebung geändert. Es sieht unter anderem vor, Gewerkschaften gründen zu dürfen. Zudem müssen Fabrikbesitzer künftig 5% ihrer Gewinne verwenden, um Sozialleistungen für ihre Angestellten zu bezahlen. Es wurden die Rechte von Gewerkschaften und Gewerkschaftsmitgliedern gestärkt. Und auch haben sich Bangladesch und westliche Handelsketten unter starkem Mitwirken internationaler und bangladeschischer Arbeitsrechtsorganisationen auf Sicherheitsstandards für die Textilfabriken geeinigt. Als Teil des sogenannten Gebäude- und Brandschutzabkommens sollen Kontrollen in 3.500 Fabriken durchgeführt werden. Verabschiedet wurden Mindestnormen für die Fabriken zum Schutz vor Bränden und für die Sicherheit. Auch wenn nicht alle Maßnahmen zu vollster Zufriedenheit der Näherinnen und Gewerkschaften geführt haben, sind es Schritte in die richtige Richtung und zu hoffen bleibt, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern eine angemessene Umsetzung vorangetrieben wird. Eine letzte Frage hätte ich noch zu der aktuellen Situation in Bangladesch. Und zwar haben dort ja letzten Sonntag am 5. Januar Wahlen stattgefunden. eine Wahl, deren Siegerin eigentlich schon vorher feststand. Die Awami League und um Premierministerin Sheikh Hasina bleibt an der Macht, nachdem die BNP als größte Oppositionskraft die Wahlen boykottiert hat, mit 20 weiteren Parteien zusammen. Und jetzt hat zwar Sheikh Hasina die Dreiviertelmehrheit bei einer sehr geringen Wahlbeteiligung, aber international anerkannt ist die Wahl auch nicht so richtig. Was meinen Sie, wird es Neuwahlen geben in Bangladesch? Das ist schwer zu beurteilen. Grundsätzlich zeigt sich die siegreiche Partei selbstbewusst, faire und freie Wahlen durchgeführt zu haben und trotz der geringen Wahlbeteiligung ausreichend Legitimation zu haben, die Amtsgeschäfte zu führen. Gleichwohl hat sie durchblicken lassen, dass sie bereit ist, unter bestimmten Bedingungen in einen Dialog mit der größten Oppositionspartei zu treten, in einen Dialog, der gegebenenfalls in Neuwahlen mündet. Grund dafür, so sagen politische Beobachter, ist ein wachsender interner und externer Druck auf die Regierung. Extern, Sie hatten es gesagt, durch die internationale Gemeinschaft, die die Wahlen aufgrund mangelnder Glaubwürdigkeit gar nicht erst beobachtet hat und sich zum Teil zumindest bereits für neue Wahlen ausgesprochen hat. Interner Druck von der bangladeschischen Wirtschaft, die aufgrund der permanenten Generalstreiks und Straßenblockaden, die mit Gewalt einhergehen und mit denen die Opposition versucht, ihre politischen Ziele zu erreichen, ihren Geschäften nicht nachgehen kann und massive Einbußen zu verzeichnen hat. Aber auch interner Druck durch die Bevölkerung, die sich nach friedlichen Lösung politischer Konflikte sehnt. Im März 2013 gab es in Bangladesch eine Bürgerbewegung, die verglichen wurde mit den Bewegungen des arabischen Frühlings. Eine Bewegung, die ausgelöst wurde durch die gegenwärtige gerichtliche Aufarbeitung der Kriegsverbrechen von 71, die aber auch eine Bewegung war, die offengelegt hat, dass Menschen in Bangladesch andere Vorstellungen politischer Repräsentanz entwickelt haben. Vorstellungen einer politischen Kultur, in der Entfaltungsmöglichkeiten in Beruf und Alltag nicht mit Amtsmissbrauch, Korruption und parteipolitischer Zugehörigkeit einhergehen. Weitere Gewalt würde beiden Volksparteien bei dieser Bevölkerungsgruppe, die vor den Wahlen zu den 20% der unentschiedenen Wählern gezählt wurden, weitere Sympathien kosten. Daher ist auch von dieser Seite ein wachsender Druck, gegebenenfalls mit Neuwahl den politischen Konflikt zu lösen, zu erkennen. Die politische Lage in Bangladesch ist, wie wir auch von Dirk Saab hören, unglaublich komplex. Das hängt auch sehr mit der Geschichte des Landes zusammen und es ist unmöglich, Bangladesch in 6 Minuten zu reflektieren. Aber Multikulti FM wird sich bemühen, weiterhin ein Auge auf Bangladesch zu behalten und gegebenenfalls auch ausführlicher zu berichten. Wir danken Dirk Saab recht herzlich für das Gespräch und die wertvollen Informationen, die auf jeden Fall ein bisschen mehr Überblick gegeben haben und unser Bild von Bangladesch ein bisschen ergänzt haben. Weitere Infos zu Netz Bangladesch finden Sie auch unter www.bangladesch.org.